Familiengronberger und Gruner, Wien 23, Dresdner Straße 150, früher Dresdner Straße 30, Wohnort der Familien Gronberger und Gruner. Familiengeschichte Gronberger und Gruner von Frau Ilse Hasenkopf. Als ich circa 7 Jahre alt war, zogen wir von Atzgersdorf nach Inzersdorf in die Wohnung meines Onkels Ernst Gronberger, Dresdner Straße 30, heute Dresdner Straße 150. Ich erinnere mich, dass mein Vater immer nur von Ernst, Clara, Kurt, Linda, Max, Trude, Käthe und Karl sprachen. Sie mussten ihre Wohnungen verlassen und in eine Sammelwohnung im 1020 Wien, die Männer in die Hollandstraße 38, die Frauen in die Rembrandtstraße 21 umziehen, wo sie dann alle zur Deportation abgeholt wurden. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was das Wort Deportation hieß. Ernst wurde am 20.10.1939 nach Nisko in Polen, Klara wurde am 3.12.1941 nach Riga deportiert. Kurt durfte über eine Beratungsstelle der Jugend Alia am 10.11.1939 nach Palästina ausreisen, wo er dann im Sieben-Tage-Krieg 1967 verstarb. Linda wurde am 4.5.1942 nach Litzmannstadt, Max wurde am 28.04.1942 nach Litzmannstadt, Trude und Käthe wurden am 4.5.1942 nach Litzmannstadt deportiert. Über Karl wissen wir leider nichts. Da mein Onkel Buchdrucker war, genau wie mein Vater, wollte dieser nach dem Krieg die Maschinen zurück, um arbeiten zu können. Leider wurde aber alles von zwei Kommissare ohne Legitimation, Herrn Kugler, die Druckerei, und von Herrn Kröling, die Wohnung, übernommen. Mein Onkel hat am 14.11.1938 einen Auswanderungsantrag für die gesamte Familie nach Paraguay gestellt, konnte aber die 11.500 Reichsmark für die Überfahrt nicht bezahlen, da die beiden oben genannten Herren die fälligen 35.000 Reichsmark nicht bezahlt haben. Ansonsten wäre die Familie mit dem zweiten Transport am 16.12.1938 nach Paraguay ausgewandert und nicht getötet worden. Biografie Familie Gruner. Über die Familie Gruner ist wenig bekannt. Sie wohnten im selben Haus wie die Familie Gronberger. Linda Gruner war die Schwester von Ernst Gronberger. Sie wurde am 2.12.1885 geboren und war verheiratet mit Max Gruner, geboren am 31.03.1873. Das Ehepaar hatte zwei Töchter, Käthe, geboren am 15.03.1913, und Gertrude, geboren am 5.06.1921. Die Familie wurde in eine Sammelwohnung in Wien 2, Rembrandtstraße 21, zwangsumgesiedelt. Am 19.10.1941 wurden sie mit dem Transport 7, Zug DA5, von Wien nach Lodz deportiert. Als Todesdatum für Max Gruner wurde der 28.04.1942 angegeben. Wann die anderen Mitglieder der Familie Gruner getötet wurden, ist unbekannt.